der Himmel am herrlichen Rheine. Kornblumen blau sind die Augen der Frauen beim Weine. Darum trinkt Rheinwein, Männer, seid schlau. Dann seid am Ende auch ihr Kornblumen blau. Kornblumen blau sind die Augen der Frauen bei Weine.